Hi Leute und willkommen zur nächsten Ausgabe der Interviews mit Synchronsprechern. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und diesmal habe ich bei mir die großartige Maria Koschny. Hallo. Ja, hallo, danke. Und ohne große Umschweife würde ich dann sagen, können wir ja mal direkt loslegen mit dem Interview. Jawohl. Und die erste Frage ist, wie bist du zum Synchronsprechen überhaupt gekommen? Ich bin darüber gekommen über meine Mutter, die selber Schauspielerin, Sprecherin, Coach, Sängerin, Synchronsprecherin natürlich und eigentlich alles in diesen Bereichen ist. Und die hat mich oft mitgenommen, als ich klein war. Und dann habe ich mit so 8, 9 Jahren, glaube ich, war ich das erste Mal dann durch Zufall im Studio, weil ihnen gerade ein Kind ausgefallen ist. Hatte totale Panik und wollte eigentlich gar nicht, aber wollte irgendwie auch doch und habe dann da meine ersten Takes gesprochen. Und dann ging das immer weiter, weil Kinder auch sehr gern genommen werden beim Synchron. Die sind ja nicht so leicht zu bekommen. Wie alt warst du da, als du das erste Mal gesprochen hast? So 8, 9 circa. Was fällt dir denn insgesamt, also bei dem Beruf persönlich leicht und was eher nicht? Schwer sind immer die großen emotionalen Ausbrüche. Das ist klar, aber die machen auch Spaß. Also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Das ist, selbst wenn es anstrengend ist, hast du oft so viel Spaß, dass dir die Anstrengung erst im Nachhinein auffällt. Von daher liebe ich den Beruf einfach. Gibt es denn auch eine Rolle, die du vielleicht gerne mal sprechen würdest oder was du dir gar nicht vorstellen könntest? Also ich habe schon viele Facetten sprechen dürfen und am meisten mag ich eigentlich die, wo man sich richtig austoben kann, wo man auch mal böse sein darf, was man ja im Alltag nicht so gerne ist oder nicht so gern zu Menschen, die man mag. Und davon hätte ich immer gerne mehr. Das finde ich immer schön. Also immer was, wo du Freiheit hast auch oder verrückt sein darfst, alles rauslassen darfst, was du im Alltag nicht so machst. Nicht so gerne spreche ich allgemein Horrorfilme, weil es einfach anstrengend ist und dir irgendwie auf die Nieren schlägt und du am Ende des Tages auch nicht wirklich gut gelaunt rausgehen kannst, weil die Emotionen ja, du durchlebst sie ja doch irgendwie, auch wenn du sie nur, sag ich mal, mit der Stimme spielst, macht der Körper ja da trotzdem mit und dein Kopf ja sowieso. Sonst bin ich eigentlich bisher mit meinen Rollen sehr zufrieden gewesen. Horrorfilme, das wäre ja zum Beispiel die Jennifer Lawrence in House at the End of the Street. Ja, grenzwertig. Ja, das war ja noch ein softer Horror, aber genau. Das war schon anstrengend, auch gerade wenn dann viel geatmet wird aus Angst. Das ist wirklich einfach anstrengend und das dann genau auch zu treffen. Ne? Also die Atmen, ich darf ja auch nicht atmen, wie ich atmen würde jetzt in der Situation, sondern ich muss ja genauso atmen, wie sie geatmet hat. Und das ist halt oft dann ein bisschen mühsam. Genau, das war ja eher so ein Drama, das dann zum Ende hin so ein bisschen Horror entfaltet hat, ne? Ja, genau. Was ist denn der größte Unterschied zwischen realen Filmen und eben Anime oder Zeichentrick? Zum einen die Emotionalität, das ist oft bei Anime ist es sehr überspitzt oft. Also gerade die Frauen oder die Mädchenrollen, sage ich mal, ich habe jetzt auch länger nichts mehr gesprochen, weil ich aus dem Alter, glaube ich, auch langsam raus bin, sind ja oft sehr panisch dann oder hysterisch und also es ist alles sehr überzeichnet dargestellt. Und im Realen, klar, du hast auch extreme Emotionen, die du im Alltag jetzt auch nicht jeden Tag durchlebst. Wie Unfälle, Kinder kriegen, sterben, ich weiß nicht was alles, Wutausbrüche. Aber es ist natürlich etwas, womit ich mehr anfangen kann und wo ich auch aus meinem Erfahrungsschatz natürlich ein Stück weit schöpfen kann. Was gefällt dir denn am Synchronsprechen am meisten? Ich mag sehr gern, dass man jeden Tag überrascht wird. So ziemlich jeden Tag. Es sei denn, man ist fest in irgendeiner Serie drin und weiß schon in etwa, was einen erwartet und welches Team. Aber das gefällt mir sehr dran. Auch, dass ich nicht unbedingt was vorbereiten muss, sondern auch, ja, es ist das Schwierige, auch am Synchron da reinzuspringen, aber das ist auch das, finde ich, was den Spaß bringt. Sprichst du denn lieber alleine oder als Ensemble? Das kommt drauf an. Es ist, die Konzentration zu halten über längere Zeit, finde ich, ist alleine leichter, weil man dann nicht noch auf den Partner achten muss und sich dann wieder mal eine Zeit lang hinsetzt, bis der sein Zeug gesprochen hat. Es wird inzwischen, selbst wenn wir zusammen vor dem Mikrofon stehen, wird oft getrennt aufgenommen, einfach aus auditiven Gründen, technischen Gründen, die ich dir jetzt nicht ganz so erläutern kann, außer dass es einfach sich nicht überlappen darf an manchen Stellen. Also es reicht schon, wenn mein Partner atmet, während ich spreche, dann können die das halt nicht gut bearbeiten im Einzelnen. Ne? Ist ja klar, also dass du die Tonspuren einfach einzeln hast. Gibt es denn irgendwie einen Synchronsprecher, den du vielleicht mal als Vorbild hattest oder vielleicht jemanden, den du gerne mal treffen würdest? getroffen habe ich schon fast alle, ja. bis auf die ganz großen, ich sag jetzt mal inzwischen auch etwas älteren Menschen schon, die wirklich noch so Urgesteine sind. Ich bin ganz großer Fan von Simon Jäger zum Beispiel. Der spricht jetzt nicht mehr so viel. Der geht jetzt, glaube ich, eher in die Hörbuch- und Hörspielecke. Da macht er, glaube ich, sehr viel und eigene Projekte. Aber der hat zum Beispiel Heath Ledger gesprochen. Auch ganz viele andere. Josh Hartnett, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht mehr, wen alles. Den habe ich immer sehr, sehr gern gehört. Ach, da sind noch ein paar. Auch Tobias Kluckert höre ich auch gerne. Da sind viele meiner lieben Kollegen. Wer sich jetzt hier nicht genannt hört, der soll nicht beleidigt sein. Ich liebe euch alle. Und auch bei den Mädels mag ich sehr gerne Luise Helm zum Beispiel, Manja Döring. Das sind so meine, die, wo ich sage, ja, die finde ich super. Gab es denn bereits irgendwie so ein besonderes Erlebnis, was du mit deinem Beruf verbindest? Also sowohl positiv als auch negativ? Ein besonderes Erlebnis. Also bis auf die Erlebnisse, die wir eh miteinander haben, also dass wir viel Spaß haben können unter Umständen, ja. hängt natürlich auch von der Stimmung im Atelier ab und vom Projekt, ist eigentlich nie was wahnsinnig Extremes passiert. Eher noch so aus den Kindertagen, dass man sich vielleicht mal nicht getraut hat, was zu sprechen. Da musste ich einmal ein behindertes Kind sprechen. Meine Mutter sprach damals meine Betreuerin. Oh, eine sehr schöne Kombination, ne? Und das ist noch etwas, was sehr hängen geblieben ist, weil ich mich auf Teufel komm raus nicht getraut habe, halt da auch meine Töne so zu produzieren, weil ich ja noch sehr klein, also relativ klein war und dann ja. auch noch vor meiner Mutter. Das war mir natürlich unglaublich peinlich. Aber ansonsten sind die Erlebnisse meistens eher froher Natur. Was hältst du denn von Aussagen wie die Synchronisation ist überhaupt nicht gelungen oder der Originalton ist sowieso besser? Kann man das überhaupt vergleichen? Ich darf das jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, aber ich treffe solche Aussagen selbst ganz oft. Ich gucke mir sehr viele Dinge im Original an. Ja. Das ist eigentlich auch ganz logisch, dass der Originalton oft besser ist oder meistens, weil die Menschen sich natürlich, also die Schauspieler da, die Originalschauspieler sich ja auf die Rolle wirklich vorbereiten konnten und da wirklich auch drin sind. Wir haben sehen einmal das Original, den Originalton und das Bild dazu oder auch gerne zweimal, aber das war's dann auch schon. Und dann muss das auch gleich passen und wir können uns nicht nur aufs Spiel konzentrieren, sondern wir müssen sehr stark auch darauf gucken, dass wir nicht zu breit sind, zu kurz sind mit unserem Text, dass die Einsätze stimmen, auch Lautstärken oder wo jemand im Raum ist, dass wie weit man was rübergibt oder leiser ist und verhaltener. Einfach auch, wie die andere Person spielt, darauf stellt man sich so sehr ein, dass man auch von seinem eigenen Spiel, ich würde es vielleicht ganz anders machen, natürlich auch ein Stück weit weggeht. Also finde ich das Original meistens glaubwürdiger, klar. Gibt ja auch die gegenteiligen Beispiele, sag ich mal. Ja, ich habe das gehört von Per Anhalter durch die Galaxis. Ich habe den nur auf Deutsch gesehen und fand ihn toll auf Deutsch, auch übrigens mit Simon Jäger. Und da haben mir viele gesagt, dass sie die Synchronisation viel, viel besser finden und dass der Film dadurch gewonnen hat. Kann sein. Man kann natürlich auch mehr rumbasteln an der Sprache, ne, wenn man im Nachhinein aufnimmt. Aber das andere ist halt auch, dass man vielleicht das Wortwitz zum Beispiel verloren geht. Wenn im Englischen, das ist ja alles viel kürzer, also relativ in Maßen kürzer als im Deutschen. Und die verpacken da noch einen Witz rein und wir müssen den wieder in drei Sätzen irgendwie erklären und dann passt es halt nicht oder es sieht auf der Lippe nicht aus. Also das kann ja alles sein, dass es nicht synchron wird dann. Das sind ja dann die Schwierigkeiten der Autorin des Buches dann, ne? Ja, naja, klar. Wie siehst du denn den Stand und die Entwicklung der deutschen Synchronbranche? Oh, steil abwärts. Nein, es ist momentan viel mehr zu tun als noch vor, ich denke mal, 1-2 Jahren. Trotzdem, ja, würde ich mir wieder mehr Qualität, also mehr Zeit eigentlich für Qualität wünschen und auch mehr Geld für Qualität. Das hängt ja oft gerne nah beieinander. Das vermisse ich manchmal. Das hast du eher noch bei den, ja, bei großen Kinofilmen. Aber allein bei Serien habe ich gemerkt, so Sachen wie Dexter oder Breaking Bad ist doch auch so eine ganz tolle, da bin ich ja auch großer Fan von. Die habe ich allerdings leider nur im Original gesehen. Da kann ich gar nicht mitreden, was die Synchronisation da angestellt hat oder ob das jetzt besser ist. Aber bei Dexter zum Beispiel, das ist so ein ganz tolles Paradebeispiel für mich, wo ich sage, da sieht man einfach, dass wenig Zeit da war. Und das ist schade, weil das gut produzierte Serien sind. Ja, die Serien sind beide großartig, muss ich wirklich sagen. Das ist schön. Obwohl dass ich wir auch uns finde, einig sind. dass der Dennis Schmidt-Voss, glaube ich, der den Dexter spricht, das sehr gut macht. Also Ich finde auch, dass er das gut macht, aber man merkt trotzdem, dass da noch mehr rauszuholen wäre. Ich war einmal kurz da und habe da eine kleine Episodenrolle nur gesprochen und habe einfach gemerkt, wie lang die Takes sind und wie wenig, jetzt mal ein bisschen intern zu plaudern, hier einfach wie wenig Luft eigentlich da war, um die ganzen Facetten der Schauspieler rauszuholen. Und ja, da versucht man eigentlich nur noch seinen Text reinzuprügeln und dann fehlt halt die Hälfte. zur Qualität, es ist ja oftmals so, dass statt professionellen Sprechern manchmal Prominente vors Mikrofon geholt werden. Wie stehst du denn dazu? Das finde ich immer gut, wenn diese Prominenten auch Schauspieler sind, wie es ja im Amerikanischen meistens ist. Denn ich glaube, daher kommt ja dieser Trend, dass im Amerikanischen die haben ja eine, ja, ich weiß nicht, ob sie eine umfassendere Schauspielausbildung haben, aber sie können meistens eben auch sprechen und singen und weiß ich nicht was alles und tanzen. Und bei uns beschränken sie sich halt darauf, dass jemand irgendwie mal in der Gala abgelichtet wurde und da hakt es meiner Meinung nach, dass du halt auch Leute vor dem Mikrofon dann hast, die gar nicht viel mit dem Job zu tun haben. Und trotzdem muss ich sagen, werden manche Synchronisationen, also hätte ich fast nicht gemerkt, dass es Sprecher sind. Es wird ja dann auch viel besser mit denen gearbeitet, viel genauer, viel. Da ist dann wirklich viel Zeit und Geld da. Ja. Und von daher fand ich das bisher eigentlich nie besonders schrecklich. Also zwei Filme, da wurde es mir mal erzählt, dass es grausam ist, aber die habe ich nicht gesehen und die werde ich auch nicht nennen. Wie läuft denn die Arbeit eigentlich genau ab? Also, wie ist die Atmosphäre im Studio? Die Atmosphäre ist, wie gesagt, je nach Stresslevel ist die natürlich auch mal angespannt, aber ansonsten eigentlich immer sehr, das ist eigentlich wie eine große Familie, finde ich. So empfinde ich das. Ansonsten, jetzt vom Arbeitsablauf, willst du da auch was wissen oder wissen das Ja, gerne. deine Hörer schon? Na, du hast als, ja, du bist mit, im Studio bist du mit einem Cutter oder einer Cutterin, also der Mensch vom Schnitt, der dir eben auch sagt, ob du kürzer, breiter werden musst, ob du da atmen musst oder wie auch immer, ne, den Labialtreffen, also M, Bs und Ps, also immer, wo Mundschlüsse sind, das sind die Labiale. Und dadurch sieht es dann eben synchron aus, das weißt du wahrscheinlich alles schon. Und mit dieser Person sitzt du im Atelier und dann hast du, also im Studio und dann hast du hinten oder an der Seite ist eigentlich auch egal, aber irgendwo ist auf jeden Fall eine Regie untergebracht, die durch eine Glasscheibe dich auch sehen kann und durch Knöpfe mit dir kommunizieren kann. Und da hakt es meistens, dass manchmal ein bisschen gibt es da Kommunikations Schwächen, dass irgendwie, weil der Knopf die Taste klemmt oder irgendwas ist immer. Und dahinter sitzen eben Regisseur und oder Regisseurin und Tonmeister oder Tonmeisterin. Und jeder darf, nachdem du dein Werk da vollbracht hast, auch nochmal was dazu sagen. Tonmeister gerne irgendwie sagt was wie unsauber oder lauter oder leiser. Regie ist ja klar, musst halt zum Schauspielerischen was sagen. Und Schnitt habe ich ja auch gerade schon erwähnt. Und du selbst stehst vor einem Pult mit Mikrofon, hast auch zwei Tasten, manchmal auch mehrere, aber eigentlich sind das zwei Haupttasten, dass du den O-Ton hören kannst und dich auch selbst unter Umständen nochmal hören kannst. So eine Ego-Taste nennen wir das. Und ja, du machst den O-Ton an, siehst das Bild dazu laufen, hast dein Textbuch vor der Nase und ja, guckst dir das an, liest dir den Text durch und versuchst dann bei der nächsten Aufnahme dann das eben dahin zu treffen, was du gesehen hast. Ja, ist ja ganz gut. Da hat man ja auch nochmal den Originalton so im Vergleich und versucht dann wahrscheinlich, entweder das ein bisschen umzuinterpretieren oder halt nah dran zu kommen, oder? Genau, also eigentlich ja so nah wie möglich ranzukommen, aber das stimmt, was du sagst mit dem Uminterpretieren. Du musst natürlich auch ja in gewisser Weise wirklich das übersetzen. Also du kannst, ich finde es schön, wenn man zum Beispiel, wenn es ein französischer Film ist, auch diesen schnelleren Sprachduktus übernimmt, ja, dass man auch hört, selbst im Deutschen, dass es ein französischer Film ist. Es hat halt öfter sowas, ja, sowas plätscherigeres, ne, belebtes. Und das finde ich schon nicht schlecht, wenn man das übernimmt. Aufpassen muss man aber eben gerade im Englischen hast du es ganz oft, dass irgendwelche Dialekte da sind oder so. Wir hatten jetzt letztens einen britischen Film, aber mitgespielt hat eben auch ein Waliser und dann hast du da die machen auch Witze über die Akzente und das wird halt so rausgehoben und das kannst du im Deutschen schlecht übersetzen. Du kannst da nicht plötzlich anfangen zu sächseln und bayerisch zu reden und dann wieder ein Hochdeutschen dazwischen packen und da kommt der Witz nicht raus, weil das halt was ganz anderes ist. Das muss man dann irgendwie anders verpacken. Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommen hast, schaust du dir denn dann den jeweiligen Film, die Serie oder eben den Anime vorher an? Das mache ich eigentlich nur noch, wenn ja, ich die Möglichkeit dazu bekomme, weil wir früher immer, also gerade für Kinorollen, eine DVD mitbekommen haben und inzwischen wird das halt aus Kopierschutzgründen eigentlich nicht mehr gemacht, sondern entweder wird man noch in die Firma eingeladen und kann sich den Film dort angucken, vor Ort, oder es kommt gar nichts zustande. Wenn du eine Hauptrolle hast, darfst du den eigentlich immer sehen. Aber bei Serien musstest du schon selbst recherchieren oder ja, manchmal kannst du die Aufnahmeleiter fragen. Ich habe da meistens nicht so viel Zeit zu und auch nicht so den Nerv. Also ich gucke mir gerne den Film vorher an, wenn es jetzt eine größere Rolle ist. Aber bei Serien, entweder ist man eh nur kurz drin, nur eine Episodenrolle, es lohnt sich jetzt auch nicht, oder man kennt die eh schon aus dem Fernsehen, weil sie halt laufen. Und ansonsten, ja, dann recherchiert man mal kurz im Internet. Zu welchem Zeitpunkt kannst du den Film schon, sag ich mal, früher sehen als die Leute dann im fertigen Film im Kino? Ach so, so circa, ich sag jetzt mal 3 bis 4 Wochen oder so. Das ist jetzt aber auch vielleicht schon weit ge ja, ich, machen wir mal. Warte mal, wann ist denn, wenn Kinostart? Na, den dann ja noch viel früher, dann sogar fast 2 Monate. Manchmal kommt drauf an, wann der fertig ist. Also ich kann ihn mir angucken, dann meistens geht's in der Woche drauf dann schon ins Atelier, also ins Studio. Und dann wird ja aber noch geschnitten und gemischt und da hängt's wirklich davon ab, wie viel Druck dahinter ist. Manchmal kommt der Film erst ein halbes Jahr später raus und manchmal schon 1, 2 Monate danach. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Zum Glück noch Noch nicht. gar nicht. Nee. Es ist auch wirklich was anderes, ob man vor dem Mikrofon steht oder privat spricht, finde ich oft. Also Männer erkenne ich besser. Witzigerweise bei uns Frauen ist das, nee, finde ich es irgendwie fast schwieriger. Also Männer würde ich sogar auf der Straße erkennen. Ich hatte letztens, war ich mit einer Freundin beim Sushi-Mann und dann kam ein Synchronsprecherkollege rein. Und als Ja. er rausging, meinte sie nur, oh Gott, wer war das denn? Weil er so eine tolle Stimme hatte. Also, da meinte ich, na, den kennst du doch aus dem Fernsehen. Ich sag jetzt nicht, worum es geht. Er kennt die Geschichte schon. Er weiß schon, dass von ihm die Rede ist. Das hört sich ja gut an. Ja, das war eine schöne Stimme. Aber, nee, zum Glück noch nicht. Man redet vor dem Mikrofon, denke ich, auch mit einer ganz anderen Anspannung oder einer ganz anderen Präsenz, weil du ja noch mehr zu diesem Mikro sendest. Und dadurch klingt, glaube ich, auch die private Stimme noch mal ein bisschen anders. Obwohl ich kann die Jennifer Lawrence ein bisschen raushören. Was? Ich glaube es ja nicht. Es ist ja eigentlich schade, dass die Sprecher eigentlich manchmal doch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Wenn man zum Beispiel im Abspann nur die Schauspieler und das Filmteam sieht, macht dich das irgendwie traurig? Nein. Nein, traurig macht mich das nicht. Ich fände es schöner im Abspann, das stimmt, wenn man da zu sehen wäre, weil das auch bei manchen wirklich eine große Leistung ist. Oder es mich auch einfach oft interessiert, da muss ich nicht extra gucken. Das finde ich extra recherchieren im Internet, dann kann ich halt da gleich gucken. Aber ich persönlich bin sehr zufrieden mit der Rolle, nicht so viel gesehen zu werden oder dass ja auch nicht jeder was über mich weiß. Also ich finde das Interesse schön. Aber ich finde, genauso wie es jetzt ist, kann es auch bleiben. Also ich finde nicht, dass ein Synchronsprecher jetzt so im Rampenlicht stehen muss. Dafür bin ich eben kein Schauspieler geworden, dass ich das alles nicht haben muss. Wie ist das denn eigentlich, wenn man sich dann den Film anschaut, bei dem man selbst mitgesprochen hat? Schafft man es dann irgendwie, die eigene Stimme auszublenden? Inzwischen geht das. Am Anfang war ich auch immer wahnsinnig nervös, wenn ich dann im Kino war und irgendjemand wusste, dass ich da mitgesprochen habe von meinen Freunden. Und manchmal sage ich auch einfach nichts. Da sollen die doch selber drauf kommen, weil und warte erstmal, ob ich es okay finde. Und wenn ich es gut finde, dann sage ich, ah, das bin übrigens ich. Und das ist auch in Ordnung. Aber ansonsten gewöhnt man sich dran. Es ist, glaube ich, ähnlich wie wenn man sich 10-mal am Tag seinen AB-Spruch anhört, denn das ist ja auch sowas, ne? Man hört seine eigene Stimme auf dem AB und denkt, oh Gott, das bin ich nicht. Das klingt ja ganz anders, als ich mich eigentlich wahrnehme. Ja. Genau, das ist einfach eine Sache, da trainiert man irgendwann sein Innen-Außenohr auf, da gleicht sich das an. Also was heißt, man trainiert das nicht, aber es gleicht sich einfach an, dass man auch mit dem Innenohr, während ich spreche, hört es sich dann in etwa auch so an, wenn ich es dann von außen höre, also in einer aufgenommenen Fassung. Geht mir ein bisschen genauso, das kann ich ein bisschen nachvollziehen mit meinen Videos. Ne? Also, Genau, du es kennst ist das ja dann trotzdem eigentlich doch auch. noch wieder ein bisschen was anderes. Ja. Die Anforderungen an eure Arbeit sind aber sehr hoch. Gibt es denn irgendwie Rollenangebote, bei denen du nervös bist, dem gerecht zu werden? Ja, eigentlich fast immer, witzigerweise, weil du es gerade gesagt hast, bei Jennifer Lawrence, weil die auch, also die spielt halt wirklich toll, die hat ja nicht umsonst einen Oscar gekriegt. Es gibt auch einfach Schauspieler, die dir mehr liegen und auch leichter fallen. Und gerade bei ihr muss ich auch arbeiten, ja, um da ranzukommen. Also ich finde es toll, was sie macht, aber es ist auch nicht so, dass ich es immer gleich greifen könnte. Und da bin ich schon immer wieder ein bisschen nervös vor den Panem-Sachen auch, weil das, da kommen jetzt noch zwei Filme, und die sollen schon gut werden. Könntest du denn vorstellen, einen komplett anderen Beruf auszuüben, oder? Ich habe meinen Mitmenschen immer angedroht, dass ich mal Floristin werde, wenn es mir mal wieder zu stressig wird. Aber ich glaube, Floristin ist auch nicht gerade unstressig. In dem Moment, wo man dann den Strauß binden muss und der blöd aussieht, kriegt man bestimmt auch Ärger. Also ich denke, ich werde aus diesem künstlerischen Bereich nie raus wollen. Aber gern das noch erweitern. Ich würde gern mehrere Standbeine noch haben und das alles ein bisschen flexibler für mich gestalten. Ich würde gern auch mehr mit Menschen arbeiten. Nicht nur immer selbst vor der roten Lampe stehen und funktionieren müssen, sondern auch gerne die Regie nicht so gern gehen, aber auf jeden Fall mit Menschen vielleicht irgendwas in der Richtung erarbeiten. Ob das jetzt Sprache oder Schauspiel, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich bin ja keine richtige Schauspielerin. Ich habe zwar wahnsinnig viele Kurse belegt, aber ich bin jetzt nicht zertifiziert oder habe mich nicht prüfen lassen und habe ja auch noch nie was, man kann nichts von mir sehen, außer in irgendwelchen Kursen. Und von daher weiß ich auch nicht, ob das nochmal in Richtung Schauspiel geht. Das werden wir sehen. Ich sag dir dann Bescheid, wenn ich mehr Näheres weiß. Ja, unbedingt. Du hast ja auch die Hörbücher zu Die Tribute von Panem gesprochen und wurdest auch für deine Interpretation für den Deutschen Hörbuchpreis 2012 nominiert. Wie war das denn für dich? Überraschend. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen harsch, aber ich nehme solche Preise nicht so, ich werte sie nicht so groß, weil es auch ganz tolle Lesungen gibt, oder also eben Hörbücher, die gar nicht erst zur Nominierung kommen, weil das Buch nicht so bekannt ist oder nicht so toll oder es ein kleiner Verlag ist oder ich weiß nicht was oder der Sprecher nicht so bekannt ist. Gerade im Hörbuchbereich sind es so viele, ich sag mal auch wieder in Anführungsstrichelchen, Promis, die sprechen. Es geht so viel über Name-Dropping und weniger um Können und wirkliche Schauspieler und Sprecher, die da sind. Beziehungsweise werden oft Schauspieler genommen, aber die sind nicht gleichzeitig gute Hörbuchsprecher. Und deswegen habe ich mich gefreut, aber es ist jetzt nicht das Gütesiegel für mich. Ist aber den Oscars zum Beispiel auch ähnlich dann. Ja, wobei da, ja, das stimmt. Das haben nur die guten Filme, haben auch eine Chance. Aber die Leute, die das dann gemacht haben, sind auch wirklich gut. Und auf dem Hörbuchmarkt ist es eher noch so, dass ich halt sehr wenig bisher gefunden habe, was mir auch selbst wirklich gut gefällt. Plus, ich bin auch mit meiner eigenen Leistung nie hundertprozentig zufrieden. Also gerade im Hörbuchbereich nicht, im Synchronen schon mal. Aber ja, Selbstkritik, olé. Aber im Hörbuchbereich ist das einfach noch, das ist irgendwie doch nach inzwischen schon, wie lange spreche ich jetzt, 7 Jahre oder so, ist es doch immer wieder auch Neuland und immer wieder muss ich mir das auch neu erarbeiten und man wird halt leichter, besser, wenn man etwas auch täglich macht, als wenn man 1-2 Hörbücher im Jahr liest. Ne? Das ist halt auch eine sehr geringe Zeitspanne immer nur. Ja. Die ich mich damit beschäftige. Was sind denn beim Sprechen so die größten Unterschiede zwischen Film und Buch, abgesehen davon, dass man halt kein nichts sieht, außer Text? Ja, genau, man sieht nichts. Ja, nur Text. das Hauptsächliche ist, dass du beim Film natürlich einfach in der Rolle bist. Also das Maximum, was du hast, ist noch, dass du ein Overlay, also wie eine Gedankenstimme sprichst. Also ja, hat man ja oft in amerikanischen Filmen, dass anfangs einfach aus dem Off erzählt wird, ja, von deiner Figur, ne? Und das sind die einzigen zwei Ebenen, die du meist hast. Also die und dann wirklich in der Rolle drin zu sein. Und beim Hörbuch hast du ja, oh Gott, du hast meistens den Ich-Erzähler, dann hast du in seiner privaten Haltung, dann hast du ihn nochmal in der Haltung, dass er einfach mal ganz allgemein die Umstände schildert. Dann hast du wörtliche Reden. Ach Gott, du hast so viel. Es gibt so viel. Du hast natürlich eine wahnsinnig freie Gestaltungsmöglichkeit, was es sehr, sehr spannend und aufregend machen kann. Aber dadurch natürlich auch weniger Rahmen, denn du hast halt viele Möglichkeiten, aber wenn dir da nicht so viel einfällt, ist es auch irgendwie schade, ne? Also, und beim Synchronen muss ich eh am Original bleiben und da macht mir halt mehr Spaß dieses Tüfteln, dass man es übersetzt bekommt in unsere deutsche Art. Auch und dass die Sprache schön aussieht und sich auch gut anhört und passend ist auch vielleicht zu der Zeit, in der das spielt oder ja, einfach auch zu deiner Rolle. Ja, das sind so die Hauptunterschiede. Der zweite Teil von Panem, also Catching Fire, erscheint im März auf Blu-ray und DVD. Wie gefiel dir der Film denn im Vergleich zum Vorgänger? Ich bin sehr begeistert vom zweiten Teil. Ich denke, das liegt am Regisseurwechsel. Das ist dir auch schon aufgefallen, ja? Ja, also der zweite, ich finde den zweiten auch deutlich besser. Ja, wobei ich auch überlegt habe, ob es auch an der Thematik liegt, weil im zweiten natürlich auch nochmal mehr Menschen drin vorkommen, mehr Interaktion ist. Ne? Sie war im ersten auch relativ viel auch irgendwie allein unterwegs. Es ging sehr noch um ihre, ja, eigentlich mehr so um ihr Innenleben. Das hat glaube ich, viele gestört. Ich fand das in den Büchern immer so toll, dass das auch mit reinkam, also ihre Gedanken. Ja. Und im zweiten ist halt, es ist irgendwie alles ein bisschen bunter, aber ich denke auch, dass der Film, dass das wirklich auch viel mit der Regie zu tun hat, dass der Film abgerundeter ist. Also mir gefällt der besser und ich finde ihn etwas erwachsener. Der erste war mir ein bisschen zu weich gespült. Oh, das war jetzt hart. Genau, das war eine sehr deutlich erwachsenere Erzählweise und auch eine deutlich bessere Kameraführung. Ah, es ist so schön, dass du darauf geachtet hast. Ja, das fand ich auch. Sehr, sehr gut. Ja, natürlich. Also die Wackelkamera im ersten Teil, ich weiß nicht, was das sollte. Ja, man weiß immer nicht, man kann so viel einsetzen. Ich habe keine Ahnung, wer da was sich überlegt hat. Oder ob manche Sachen auch einfach ausprobiert werden und dann für gut befunden werden. Aber ich freue mich, dass der zweite auf jeden Fall toll wird. Und ich denke, der Regisseur macht ja auch die nächsten beiden Teile, ne? Das bleibt ja, glaube ich, dabei. Also findest du, dass sich die Macher nah an der Vorlage orientiert haben bis hierhin? Also wurden die Bücher gut umgesetzt? Ja, ich finde auch optisch finde ich es wirklich toll geworden. Ja, also mir gefallen die gut, ja. Was sind denn deine Erwartungen dann an Teil 3.1 und 3.2? Und was hältst du davon, dass der Film als Zweiteiler gemacht wird? Gute Frage. Ich habe nämlich überhaupt keine Idee, was ich davon halten soll, weil ich gar nicht weiß, wie sie den splitten wollen. Also mir kam jetzt spontan keine Idee aus diesem einen Teil, wie man daraus zwei Teile machen kann, wo man da eine Grenze setzt. Ich bin sehr gespannt, würde ich einfach mal sagen. Also ich hätte ihn jetzt als einen Teil vermarktet. Ich hätte, gerade beim dritten eigentlich nicht mehr das so ausgedehnt. Aber Marketing, wir werden sehen. Genau. Wird schon für was gut sein. Catching Fire hat ja auch sehr, sehr offen geendet. Dann ist man natürlich umso gespannter. Ne? Mhm. Sehr gemeines Ende eigentlich. Ja, das stimmt. Aber ich fand es richtig gut. Also kann nochmal der Augenaufschlag hinten raus, der war super. Jetzt mal nochmal zu Catching Fire und der Rolle als Katniss. Wie schaffst du das, so eine Menge Energie und Emotionen bei einigen Stellen einzusetzen? Also das, du schaffst es ja wirklich, dass man als Zuschauer Gänsehaut bekommt. Ja, ich habe einen bösen Regisseur hinten, der mich dazu zwingt. Nein, das ist der Job. Also das muss dahin und deswegen meine ich ja auch, dass tatsächlich ist es mit Jennifer Lawrence manchmal nicht unanstrengend, weil sie wirklich auch Extreme spielt. Und auch richtig gut spielt und da ranzukommen und auch eben ihre Energie, das hast du ganz gut gesagt mit der Energie, das stimmt, ihre Energie aufzunehmen und dann auch zu transportieren und die selbst auch aufzubringen, das ist manchmal gar nicht so einfach, finde ich. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es für die Schauspieler einfacher ist, da sie sich ja in dieser Situation befinden, sage ich mal jetzt bei Panem, in der Arena sind und das wirklich miterleben. Also, und du bist ja dann nur in deinem Studio und musst das dann auch schaffen, dich da rein zu versetzen. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite habe ich ja weniger zu tun und muss auf weniger achten. Ne? Ich muss nicht gucken, wie ich aussehe. Ich muss nicht darauf achten, dass ich nicht über den nächsten Felsblock stolpere oder solche Dinge. Ich meine, das kann alles passieren. Ich muss nicht auf Markierungen achten. Ich muss nicht gucken, dass meine Haare beim zweiten Take noch genauso sitzen wie beim ersten Take. Lauter solche Dinge muss ich gar nicht beachten. Ich muss nicht meinen Text auswendig können. Ich kann den ablesen. Ich kann jederzeit neu ansetzen. Das ist natürlich alles viel leichter für mich, ne? Aber was ich leichter von der Schauspielerseite finde, ist, dass die eben, was du schon gesagt hast, wirklich in der Rolle drin sind. Ich meine, die haben ja auch nicht wirklich die Arena vor der Nase. Die haben wahrscheinlich wahnsinnig viel auch mit Bluescreen, Greenscreen, was auch immer da gedreht. Und haben dann die doofe Kamera davor noch. Das macht es auch nicht gerade irgendwie realistischer. Und sieht auch nicht mehr nach Panem aus. Aber sie sind natürlich von der Emotion viel mehr da drin und haben sich schon viel länger mit der Rolle beschäftigt. Und analysiert und recherchiert und eingelebt. Wenn du selbst einer der Tribute wärst, was wäre dann deine Strategie? Um zu gewinnen? Ja. Da ich ein sehr menschenfreundlicher Mensch bin und nicht so fürs Töten bin, würde ich mich wahrscheinlich verstecken, bis alle tot sind. Also ähnlich wie Katniss eigentlich. Ja, im Prinzip. eigentlich schon, aber ich denke, ich meine, du musst ja auch überleben und du musst ja auch irgendwie dir dein Essen besorgen. Also, das ist die Strategie wird wahrscheinlich auch nicht so funktionieren. Aber ich hätte auf jeden Fall auf Haymitch Rat gehört und wäre gerannt. Die Tribute von Panem hat ja auch Ähnlichkeit mit Battle Royale. Sagt dir das was? Oh Gott, es sagt mir was. Und jetzt lass mich lügen, habe ich da nicht auch mal kurz mitgesprochen? Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist doch, ist aber aus der asiatischen Ecke gewesen, oder? Richtig, Ja, genau. ich glaube, da habe ich kurz mitgesprochen. Das ist auch nicht ohne Gewalt technisch gesehen, ne? Es ist halt kein Jugendroman, sondern wirklich eine sehr erwachsene und kontroverse Thematik dann auch, ne? Ja, das doch kann durchaus dran erinnern. Hier finde ich halt, also bei den Tributen von Panem finde ich es halt toll, dass auch noch der politische Aspekt mit drin ist und überhaupt wie eine Gesellschaft funktioniert. Das ist ja nichts Altes, sondern das ist ja ein sehr aktuelles Thema. Also Unterdrückung gibt es überall und Genau. ne, so ein Kapitol schlägt sich auch irgendwie immer raus. Also von daher, das finde ich, oder, weiß nicht, oder jetzt werde ich dem nächsten Buch lesen, 28 Tage lang. Das darf man, glaube ich, schon verraten. Und da geht es halt um die Judenthematik und das ist ja, kann man auch wieder irgendwie darauf beziehen, wer schlägt sich wie durch. Auch die wichtige Frage, was für ein Mensch möchte man sein? Ne? Also möchte man ehrenhaft sein oder möchte man ängstlich der Masse folgen? Das sind alles gute Fragen, finde ich, die man sich jederzeit stellen kann. Selbst in Deutschland kann man sich die stellen, aber Ja, hier ist es klar. natürlich nicht so lebensbedrohlich alles oder gar nicht lebensbedrohlich. Jennifer Lawrence wird im Deutschen auch von Stefanie Kellner vertont, aktuell auch bei American Hustle oder Silver Linings. Bist du enttäuscht, dass du nicht ran durftest und was könnten die Gründe dafür sein? Ja, da das jetzt an die Öffentlichkeit geht, muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Ich bin wütend gewesen, weil ich normalerweise immer dafür bin, dass die Besetzung, die besser ist oder besser passt, also auch stimmlich von mir aus, dass die natürlich genommen werden sollte. Und wenn ich da nicht drauf passe, dann ist das vollkommen in Ordnung, ne? Die Stefanie Kellner ist auf jeden Fall tiefer in der Stimme, das stimmt. Ich Ja. ich muss wirklich aufpassen, was ich hier sage. Mir hat es nicht so gefallen. Ich fand es jetzt nicht besser. Ich habe es natürlich jetzt noch nicht gemacht, aber ich weiß, wie ich es gemacht hätte. Und ich hätte die Filme wahnsinnig gern gemacht. Ich finde Silver Linings großartig und ich denke, den Ja, finde ich auch. Folgefilm werde ich auch toll finden. Habe ich noch nicht gesehen. Und von daher bin ich da tatsächlich das erste Mal in meiner 10-jährigen Laufbahn etwas enttäuscht und auf die Regisseurin damals sehr wütend gewesen, weil das die Gründe dafür, meines Erachtens, soweit ich das bisher rausgehört habe und das mir mit ihr schon öfter passiert ist, sind wirklich so eine Art Vetternwirtschaft. Und ja, ich finde das nicht gut, wenn man seine Lieblinge besetzt. Die Kollegin ist schon gut, das ist alles nicht der Punkt, aber ich denke, ich hätte es wahnsinnig gern gemacht und die Gründe sind mir noch nicht so klar gewesen. Also. Ja, also ich finde es auch immer schade, wenn auf einmal, ne, ich sag mal, eine gewohnte Stimme dann nicht mehr zu hören ist. Das fällt dann schon auf. Ja, wobei es eben auch, wie gesagt, also wenn jemand besser passt, es gibt genügend Schauspieler, auf denen sind bis heute Stimmen drauf, die eigentlich gar nicht so zum Original passen. Und man hat sich so dran gewöhnt. Ja. Also da muss man halt immer schauen oder manche wachsen auch raus. Ich glaube, Robert Redford wird auch nicht mehr von seinem alten Sprecher gesprochen, weil Robert Redford trotz seines Alters einfach noch zu jugendlich ist und unser deutscher Sprecher halt ja, fast schon zu alt dafür klingt jetzt oder zu gesetzt vielleicht. Der ist vielleicht etwas agiler so als Schauspieler noch unterwegs. Also da muss man immer gucken. Ich finde, es sollte halt einfach immer passen und das Gesicht bedienen. Genau. Du hast ja auch beim Anime Code Geass die Rolle der Shirley gesprochen. Wie sind denn deine Erfahrungen in Bezug auf die Serie? Oh, das ist schon so lange her. ich bin allgemein nicht so gerne ein Anime-Sprecher, muss ich leider sagen. Auch Obwohl du ja oft eingesetzt wurdest. ja, ich weiß und ich will auch gar nicht die Anime-Fans enttäuschen. Ich kann gut verstehen, dass man da Fan von ist und war auch schon mal auf einer Convention und fand das alles wirklich auch toll, was die Leute da gemacht haben an Ja. Kreativprojekten. Ja, aber mir liegt das Genre auch gar nicht. Also ich kann mit der japanischen überhaupt allgemein mit der japanischen Filmart nicht so viel anfangen, wenig mit Kampf, das interessiert mich leider gar nicht so. Und ja, auch oft diese Schulmädchengeschichten sind halt, ja, ich bin halt wie gesagt schon älter. Ja. Ist dann eher was für Jüngere, glaube ich. Oder für Leute, die halt wirklich diese Mangas halt auch noch total toll finden. Ich meine, die Zeichnung, das ist ja auch große Kunst, so ist es ja nicht, ne? Ja, also ich für meinen Teil bin großer Anime- und Manga-Fan. Ja, darf so auch sein. Das sage ich ja volle Berechtigung. Ja, klar. Ich finde zum Beispiel gerade bei Code Geass, das ist, finde ich, eine sehr, sehr erwachsene und komplexe Serie auch so. Das ist jetzt, es geht gar nicht so in diese, ja, ich sag mal, Kinder- oder jüngere Generation geht es gar nicht so rein. Also. Nee, das stimmt. Die hat da wirklich nochmal eine Ausnahme gebildet. Ich habe jetzt eher noch die, entschuldige, ich bin gar nicht mehr so auf deine Serie eingegangen, sondern auch Ja. die allgemeinen, die ich halt meistens gesprochen habe, und die hatten meistens Zöpfe und kurze Röckchen an. Genau, würde mich gleich zur nächsten Frage führen. Ja. Du hattest ja auch die Naru gesprochen in Lorfina. Das ist ja auch noch länger her. Ja, das ist sogar, ich glaube, sogar meine erste Anime-Rolle Erste gewesen. Anime-Rolle, ja. Ja, aber das hat sehr viel Spaß gemacht, weil wir ein sehr nettes Atelier hatten und ich mit einem befreundeten Kollegen, der hat seine erste Regie da, glaube ich, gemacht. Und das war halt dann auch noch extra lustig und hat Spaß gemacht. Und War ja auch so eine hitzige und lustige Rolle. ja, die war schon ein bisschen schräg. Was machst du denn neben deinem Beruf am liebsten? Meinst du meine privaten Hobbys? Genau. Na, na. Also ich bin sehr gerne draußen in der Natur, wenn es die Zeit irgendwie erlaubt. Ich mache gerne Musik, wenn ich irgendwie dazu komme. Also ich selbst singe und spiele grauenvoll Gitarre. Und ja, beschäftige mich allgemein auch gern künstlerisch. Also ich würde mich auch freuen, parallel noch, das muss eben gar kein Geld bringen, aber da mehr noch mit Freunden auch künstlerische Projekte aufzuziehen. Ich habe zum Beispiel ein, zwei Schauspielerfreunde auch, also wirkliche Schauspieler jetzt noch, die nicht nur synchron machen, sondern auch auf der Bühne und im Film unterwegs sind. Und wenn die mal irgendwie, weiß ich nicht, dann brauchen sie einmal kurz zum Casting drehen oder so, zum E-Casting drehen. Und das ist dann immer was, wo ich denke, oh, das ist eigentlich eine Welt, die auch wirklich Spaß macht. Da würde ich gerne hobbymäßig immer wieder gerne mehr machen. Klar. Ja, ansonsten, ich lese gerne Bücher. Ich mag meine Pflanzen. Ich mag Als Tiere. Floristin, angehende Floristin. Ja, genau, die angehende Floristin. Ich glaube, das wird nichts mehr. Zu zarte Hände. Nein, Quatsch. Aber ich beschäftige mich gern mit Dingen, die schön sind. Also die mein Auge erfreuen und meine Seele, und ja, das mag ich. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf den Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, mal Synchronsprecher zu werden? Ich finde es, aber das ist meine persönliche Einstellung, ist sehr Ja. wichtig, sich gut ausbilden zu lassen. Ich nehme auch selber immer wieder Kurse und Workshops in Anspruch und Seminare. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht auch mal also eine Schauspielausbildung von Grund auf gemacht habe, weil einem oft die Basics fehlen. Und das finde ich, da es einfach aus dem Schauspielbereich kommt, selbst wenn man nur spricht, ist das, kommt das ja alles daher. Und man muss ja auch wissen, wo man seine Emotionen herholt. Nicht alles hat man ja erlebt. Und selbst das muss man ja auch hochholen in dem Moment. Und das liegt mir eigentlich am Herzen überhaupt für die Zukunft, was den Synchron- und Filmbereich angeht, dass die Leute sich wieder wirklich gut ausbilden lassen und nicht einfach nur von der Straße gecastet werden und dann irgendwie durch Glück da reinkommen. Das ist auch mal ganz schön, weil mit denen dann auch dann oft gearbeitet wird im Schauspielbereich. Aber im Synchronbereich habe ich manchmal das Gefühl, da darf jetzt irgendwie jeder irgendwie mitmischen. Und das ist zusätzlich zu diesem Druck, Zeitdruck und Gelddruckproblem, macht es dann einfach die Qualität, reißt es die Qualität einfach sehr stark runter. Also das wäre mir wichtig, wenn man sich gut ausbilden lässt. Tipps, wie man rankommt, kann ich auch immer nur sagen, entweder man ist als Kind reingerutscht, ansonsten geht es sogar meistens nur über die Schauspielausbildung und irgendwelche Sprecherausbildung. Auch da muss man aber auch aufpassen, da natürlich jeder jetzt irgendwelche Kurse anbietet, und da gibt es richtig gute. Ich kann da nur empfehlen, die Sprecherakademie meiner Mutter. Ja. Die muss ich leider mal so Werbung betreiben, weil es wirklich, ich war jetzt oft genug selber in Kursen, jetzt nicht im Synchronbereich, aber da habe ich mal mit zugeschaut. Und das ist wirklich ein Wahnsinn, auch was Leute, die gar nichts mit Schauspiel zu tun hatten, was die vorher abgeliefert haben und dann danach. Selbst bei mir, ich hab ja auch, ich gehe ja dann in andere Sprecherbereiche, ich lasse mich mehr coachen noch in Richtung Hörbuch oder auch also irgendwelche Off-Texte, Teaser was gibt's alles, Audio-Guides und so. Und da merke ich dann auch, hups, das kann ich gar nicht. Nur weil ich Sprecher bin, bin ich noch nicht Sprecher für alles. Ich bin halt nur momentan noch Synchronsprecher. Und das ist wirklich toll, dann zu sehen, was man vorher abgeliefert hat unter Eigenregie und was man danach auch unter Eigenregie dann kann. Das ist also wirklich was Tolles. Aber es gibt eben auch genauso Schulen oder auch im Schauspielbereich. weiß man ja, also die halt eher an das Geld wollen und dann ja einen nach 2 Wochen schon rausschicken und sagen, so, du kannst das jetzt, und das stimmt einfach nicht. Man lernt ja eh nie aus als Künstler. Gibt es denn zum Abschluss noch was, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Ich liebe euch alle. Naja, kann ich nicht mehr zu sagen. Ich find's toll, dass es wirklich in dem Bereich auch Fans gibt. Ich habe mich früher, glaube ich, gar nicht, also wenn ich nicht als Kind in die Synchronbranche mit reingewachsen wäre, ich weiß gar nicht, ob ich mich dafür interessiert hätte. Und ich find's total toll, dass sich die Leute dafür interessieren und wirklich auch eben solche Aktionen wie du jetzt starten. Das finde ich richtig toll. Ja, danke. Danke auch. Ja, damit kommen wir auch schon langsam jetzt zum Abschluss. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Total hat es Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr für die Anfrage und sehr schöne Fragen, by the way. Das ist nämlich auch nicht so einfach, ja. Ja. Ja, das war wirklich ein schönes Erlebnis. Danke. Ja, dann danke auch an die Zuhörer, die hier zugehört haben. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir sagen Tschüss.